Hallihallöchen, meine lieben Damen und Herren der gewogenen Unterhaltung und herzlichst willkommen zu diesen neuen Netz und Nerd News. Mein Name ist Marvin Heidenstedt. Heute ist der Donnerstag, 24. Oktober 2013. Und wir haben natürlich wieder ein paar News für euch zum Hören. So, und dann kann es auch gleich und direkt losgehen. Hier, genau. So, also HTC bringt dann doch ein eigenes Smartwatch heraus. Wahrscheinlich, auf jeden Fall ist sie in Arbeit. Samsung hat ja jetzt schon eine Smartwatch herausgebracht, anscheinend. Die sieht komisch aus, aber gewöhnungsbedürftig vielleicht. Auf jeden Fall funktioniert diese Armbanduhr oder diese Gear, Samsung Gear, Galaxy Gear heißt das Ding, soll nicht ohne Samsung Handy funktionieren. Dazu braucht es nämlich ein Samsung Handy, weil das Samsung Handy das ganze Rechnen übernimmt. Aus vorherigen News habe ich das noch in der Erinnerung. So viel dazu. Dann die NASA hat einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt, und zwar eine Übertragung zum Mond. Eine Übertragung zum Mond ist nun erstmals gelungen mit 622 Gigabit pro Sekunde, also Megabit pro Sekunde. Ja. 622 Megabit pro Sekunde. Das sind, kleinen Moment bitte, das sind 77 Megabyte pro Sekunde und damit so die normale HDD-Festplatte. Na, was eine HDD-Festplatte so schreiben kann. Ja, ganz gut eigentlich. Auf jeden Fall eine riesige Leistung, wenn man sich bedenkt, dass es von der Erde zum Mond ist. Na? Und das wird gemacht mit Laser. Und zwar zum Einsatz kam der Luna Laser Communication Demonstration LLCD. Und das ist höchst interessant. Ist hoffentlich auch die Zukunft für 3D-Fernsehen und so weiter und so fort. Also 3D-Fernsehen, Livestreams vom Mond und so. In 3D und Full HD und so. Das wäre schon nett, wenn da die Ersten ihre Mondbasen aufschlagen. Und dann GeForce. Nvidia hat ein Update für die GeForce herausgebracht. Und dabei bei Battlefield 4 Leistungszuwächse von bis zu 13% erzielt. Beziehungsweise bei Sniper Elite V2 gab es 13% mehr Performance. Bei Sleeping Dogs sind es 8%. Den Artikel kann man gerne mal durchlesen. Sehr interessant, auf jeden Fall, ja, dass man mit einem ganz einfachen Treiber-Update so viel aus der Karte noch rauskitzeln kann. Aber da muss man sich auch mal wieder die Frage stellen, was müssen die da verhunzt haben, damit die 13% Leistungseinbußen hatten? Also ich weiß ja nicht, aber das hat mir früher auf jeden Fall besser gefallen mit dem Assembly. Ne? Mit dem ganz einfachen Code. Also da hat Fefe hat das mal gesagt, dass die Programmierqualität auf jeden Fall abnimmt. Und anscheinend muss man dem beipflichten. Was auch noch abnimmt, sind unsere Netze, unsere Internetze. Internetze hört sich auch doof an. Unsere Netzinfrastruktur und unsere Internetinfrastruktur Deutschlands im Vergleich zu anderen Nationen. Da sind wir nämlich weit, weit abgerungen worden. Und im Endeffekt hätte es uns tatsächlich nur 390 Milliarden Euro gekostet. Jedes Gebäude in Deutschland, egal ob es der letzte Bauernhof oder letztes Dixi-Klo ist, es hätte 93 Milliarden Euro gekostet, die ganzen Dinger mit 1 Gigabit oder mit Glasfaser zu versorgen. Und das ist ein Drittel der geleisteten Bankenrettung. Das heißt, hätten wir die Banken nicht gerettet und hätten wir nur ein Drittel von der Bankenrettung ausgegeben, hätten wir jetzt 1 Gigabit. So viel dazu. Und dann Google, heute ist ja nur Beschleunigung irgendwie angesagt, Google kauft einen Android-Beschleuniger, und zwar FlexiCore aus Frankreich für 16,9 Millionen Euro hat Google das Ding gekauft. Und die versuchen damit jetzt die Einsteigerklassen, das heißt die einfachen Smartphones, die Einsteiger-Smartphones attraktiver zu machen, beziehungsweise Android attraktiver für diese Einsteiger-Smartphones zu machen, für diese leistungsschwachen Smartphones, weil wahrscheinlich geht Google gerade die Sause, weil Ubuntu oder Firefox OS auf den Markt drängt und die beiden, beziehungsweise Firefox OS braucht zu wenig Ressourcen, da kann Android alle Male einpacken. Und ach ja, Firefox und Ubuntu sind Open Source, das ist ja Android nicht mehr, wirklich. Und naja, wenn wir gerade bei Ubuntu sind, Probleme beim Update auf Ubuntu 13.10, schreibt hier Computerbase. Es gibt Probleme mit den Grafiktreibern, mit Nvidia-Grafiktreibern und AMD-Grafiktreibern, proprietäre Grafiktreiber und eventuell auch noch ein paar Xorg-Pakete. Das ist normal eigentlich. Das gibt es eigentlich immer. Auf jeden Fall, bei mir hat es auf dem vom Umstieg von 11.04 auf 12.04 hat es auch gescheppert bei mir. Nicht der Gute. So, genau, das habe ich schon bereitgestellt. Und jetzt wird es tatsächlich interessant. Und zwar, ich habe eine, beziehungsweise CDNet hat eine Liste veröffentlicht, beziehungsweise hat eine von Bots und Company oder sowas, haben die eine Liste auf jeden Fall bereitgestellt, in der drin steht, welche Firmen wie viel für Forschung ausgeben. Und es ist tatsächlich höchst interessant, an erster Stelle das Unternehmen, das weltweit am meisten für Forschung ausgibt, kommt aus, Deutschland. Wer hätte das gedacht? Und zwar, es ist nicht Daimler und es ist auch nicht Samsung. Nein, es ist VW. Unglaublich. VW bin ich absolut ein absoluter Fan von VW im Übrigen. Seitdem die dieses wunderschöne Auto da hergestellt haben, X1 heißt das auf jeden Fall, glaube ich, denke ich, vermute ich, dass ich denke, dass ich es glaube. Und zwar dieses X1 oder so, wie das Ding heißt, dieses 1-Liter Auto da mit Carbon und alles vollgestopft mit Technik von Glasfaser und so. Absolut genial, das mal durchzulesen, was das heißt. So kann, kostet allerdings so viel wie ein Haus, deswegen doch nichts für mich. Auf zweiter Stelle Samsung mit 10,4 Milliarden, VW 11,5 Milliarden. Dann irgendwie Rocher. Rocher ist, glaube ich, ein Pharmaindustrie-Dings mit 10,2 Milliarden. Intel 10,1 Milliarden, Microsoft 9,8 Milliarden. Interessant. Was geben die für Forschung da aus? Und dann Google mit 6,8 Milliarden. Und, Samsung, 10,4 Milliarden an zweiter Stelle. Unglaublich, dass so ein Technikkonzern hat 10,4 Milliarden. Das kann ja gar nicht alles in Handys reingestopft und Fernseher reingestopft werden. Ich wette mit euch, da geht ein bisschen was für Kriegsspiele aus. Mhm. So Panzertechnologie und, wie heißt die eine ferngesteuerte, vollautomatische Geschützturm, was sie da bauen? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Samsung halt. So, 20. Platz im Übrigen Sony, davor Panasonic und Sony ist der schlechteste in dieser Reihe mit 5,7 Milliarden Euro. Doch, noch eine ganze Stange. Apple ist im Übrigen nicht in dieser Reihe, obwohl Apple, so viel ich weiß, mehr als Google verdient. Aber, komisch, ist dann doch nicht so, dass Apple nur so teure Dinger verkauft, weil die Forschung so teuer ist, wa? Okay, lassen wir das. Und das war's. Vielleicht noch eine kleine Nachricht, und zwar Synology, weil es mich gerade auch interessiert. Synology hat ein neues NAS-System vorgestellt, und zwar das DS214 Play. Und zwar kann das Ding Echtzeit-Video transkodieren. Nur mal so, dass es da auch Fortschritte gibt. Synology ist im Übrigen so ein Unternehmen, das hat sich ausschließlich auf NAS-Systeme spezialisiert, so wie ich das irgendwie mitbekommen habe und so weiter und so fort. Einfach mal, keine Ahnung, wenn es euch interessiert oder so. Ich aus aktuellen Anlass interessiert mich das und deswegen kommt das hier auch mal rein als kleiner Bookmark für mich selbst. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Das war's mit diesen Nachrichten. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt, es ist ein Freitag. Und zwar am 25. Oktober 2013 wieder um 5.42 Uhr. Bis dann. Tschüss. Das waren die Netz- und Nerd-News von heidenstadt.org.